بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Wir waren stehen geblieben beim Hadith 199, und zwar im Kapitel 79. Den Wudu wegen des Schlafes erneuern. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiallahu anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eines Tages abgehalten wurde, das Isha-Salah zu verrichten. Er schob es hinaus, bis wir in der Moschee eingeschlafen waren. Dann wachten wir auf und schliefen wieder ein. Dann wachten wir erneut auf und schliefen wieder ein. Hiernach kam er zu uns heraus und sagte, es wartet niemand außer euch noch auf dieses Salah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Dieser Hadith ist eine mögliche Antwort auf die Frage, muss man nach dem Schlafen den Wudu erneuern, ja oder nein? Und dieser Hadith erweckt den Eindruck, dass die Leute in der Moschee auf das Isha-Gebet gewartet haben und eingeschlafen sind und danach ihr Gebet verrichtet haben, ohne ihr Wudu erneuert zu haben, wie wir auch gleich in der nächsten Überlieferung noch deutlicher sehen werden. Außerdem weist dieser Hadith darauf hin, dass dieser Hadith in einer Zeit geschehen ist, in der noch wenige Muslime auf der Welt waren, da der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, es wartet niemand außer euch noch auf dieses Salah. Also offensichtlich war die Gruppe der Gläubigen eine sehr kleine noch. Und diese Information hilft uns beim Tarjih, wenn wir schauen wollen, welche Überlieferungen Vorrang haben vor anderen. Und die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sagen, dass der Schlaf an sich kein Naqid ist. Das Schlafen an sich ist kein Grund, den Wudu zu verlieren, sondern er ist ein eine Wahrscheinlichkeit, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass man aufgrund des Schlafens den Wudu verloren hat. In dem Wudu verliert man durch Darmwind oder durch sein Geschäft, indem er sein Geschäft verrichtet, sein großes oder kleines, oder durch einen Samenerguss im Schlafen, ähnliches. All das führt zur Ungültigkeit des Wudu. Und da man im Schlaf nicht merkt, was geschieht, ist das Schlafen ein Grund dafür zu sagen, es kann sein, dass was ausgetreten ist und deswegen gehen wir davon aus. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass etwas austritt, wenn man schläft, ist groß, da die Muskeln sich entspannen. Und deswegen, aber die Frage ist eben, was ist die Form des Schlafes, die dazu führt, dass man den Wudu verliert? Und da schauen wir uns auch die nächste Überlieferung an. Und zwar sagte Anas radiallahu anhu, die Freunde des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam pflegten, wenn sie auf das Isha-Salah warteten und schon den Kopf auf die Brust senken ließen, zu beten, ohne den Wudu zu erneuern. Abu Dawud sagte, Shu'bah berichtet über Qatada zusätzlich, zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam senkten wir schon unseren Kopf. Ibn Abi Aruba überlieferte ihn über Qatada mit einem anderen Wortlaut. Dann kommt in etwa dasselbe und dann wieder in etwa dasselbe. Und all diese Überlieferungen, die wir jetzt schon sehen, relativieren diese Angelegenheit. Es geht also nicht darum, dass sie sich hingelegt haben und stundenlang geschlafen haben und gewartet haben, bis der Prophet hinauskam, alaihi salatu wassalam. Sondern, wenn man sehr müde ist, schließt man die Augen und verfällt manchmal einem Sekundenschlaf und senkt seinen Kopf, ist aber noch bei Bewusstsein. Und das ist der entscheidende Punkt. Uns geht es darum, merkt man noch, was geschieht um einen herum, dann ist man noch nicht, da hat man noch nicht sein Bewusstsein vollkommen verloren. Deswegen, wenn man die Stimmen noch hören kann und weiß, wer spricht, oder einen Stift hören würde, wenn er hinunterfällt und ähnliches. Das sind alles Hinweise darauf, dass man sein Bewusstsein noch nicht ganz verloren hat. Denn die Regel lautet, wenn wir davon ausgehen, dass jemand Wudu hat, müssen wir uns erst sicher sein, dass man den Wudu verloren hat. Und erst bei vollkommenem Verlieren des Bewusstseins ist dies der Fall. Und deswegen ist so etwas wie ein Sekundenschlaf noch kein Schlaf, bei dem man urteilen würde, dass jemand den Wudu verloren hat. Und manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, beschreiben den Zustand, indem sie sagen, er sitzt auf seinem Gesäß oder ähnliches. All dies, weil das Hinweise darauf sind, dass er sein Wudu noch nicht verloren hat. Aber der entscheidende Punkt, an dem wir uns halten wollen, ist die Sache mit dem Bewusstsein. Allahu a'lam. Hadith 201. Anas ibn Malik sagte, einmal wurde die Iqama für das Isha-Salah ausgerufen. Da stand ein Mann auf und sagte, O Gesandter Allahs, ich habe ein Problem. Da stand er sallallahu alaihi wasallam auf und unterhielt sich so lange mit ihm, bis die Leute oder ein Teil von ihnen bereits schlummerten. Dann führte er sie im Salah an. Er erwähnte keinen Wudu. Taban, entscheidender Punkt in diesem Hadith ist, dass die Leute bereits schlummerten, und schlummern auf Arabisch Sinah ist die Vorstufe des Schlafens. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Und diese Stufe ist ja eine Vorstufe des eigentlichen Schlafens und deswegen führt sie noch nicht zum Wudu-Verlust nach diesem Hadith und stärkt das, was wir vorhin gesagt haben. Dieser Hadith weist auf eine Regel hin, die sinngemäß besagt, wenn es zwei Dinge gibt, die zu erledigen sind, eine davon dringend ansteht und die andere hinausgeschoben werden kann, dann zieht man diejenige Sache vor, die dringend bevorsteht. Und so, und hier ist es das Salah, das bevorsteht, das hinausgeschoben wurde, und das Problem des Mannes. Der Mann hat ein Anliegen gehabt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, das anscheinend dringend besprochen werden musste und nicht Zeit hatte, es hinauszuschieben. Entweder weil das Problem akut war und tatsächlich vielleicht größer würde, wenn man länger gewartet hätte, oder weil es ihm unter den Nägeln brennt, wie man so schön sagt. Und wie ihr wisst, soll man nicht beten, während man Haqin ist, das heißt, seine Notdurft verrichten muss, weil man hier abgelenkt ist. Und wenn ich mit meinem Problem abgelenkt bin und nicht weiß, zum Beispiel das, was ich gesagt habe, ist jetzt meine Frau geschieden oder ist meine Frau nicht geschieden, wie soll ich mich im Gebet konzentrieren? Deswegen soll erstmal das Problem gelöst werden und danach verrichtet man sein Salah und hat dann ein ruhiges Gewissen. Na, und hier zeigt sich auch, dass der Prophet ﷺ manchmal die Gemeinschaft hat warten lassen zugunsten einer einzelnen Person. Und deswegen, wenn man sieht, dass der Imam später kommt in die Moschee oder sich mit jemandem unterhält, dann gehen wir davon aus, dass der Imam der Meinung ist, dass dieses Gespräch gerade wichtiger ist als das Gemeinschaftsgebet. Denn das Gemeinschaftsgebet hat Zeit, aber dieses Gespräch hat eventuell keine Zeit. Und deswegen gehört es zum guten Denken über die anderen, dass man davon ausgeht, dass sie wissen, was sie tun und wichtigere Sachen vorziehen vor weniger wichtigeren Sachen. Ibn Abbas sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam betete, sich schlafen legte, schnaubte und hierauf aufstand und betete, ohne den Wudu durchzuführen. Yani schnaubte, das heißt also, er hat schon tief geschlafen. Ibn Abbas sagte, ich sagte zu ihm, du hast gebetet, ohne Wudu gemacht zu haben, obwohl du geschlafen hast. Er antwortete, Wudu muss man nur durchführen, wenn man sich seitlich schlafen gelegt hat. Der Überlieferer Uthman fügte hinzu, denn wenn du dich seitlich hinlegst, sind deine Gelenke entspannt. Gemeint ist offensichtlich im Gegensatz dazu, wenn man sich auf den Rücken hinlegt oder sitzend schläft. Abu Dawud sagte, die Aussage, dass man den Wudu nur erneuern muss, wenn man sich seitlich schlafen gelegt hat, ist ein Munkar-Hadith. Munkar Hadithe sind eine Stufe der Nicht-Authentizität. Schwächer als Daif. Taban, diese Überlieferung ist Daif. Deswegen bauen wir darauf nichts auf, was zu dieser Sache tut, und zwar dem dieser Angelegenheit, ob man den Wudu verliert oder nicht durch den das Schlafen. Aisha sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Augen schlafen, mein Herz aber nicht. Dieser Hadith oder diese Aussage von Aisha radiallahu ta'ala anha von Abu Dawud überliefert, macht an dieser Stelle insofern Sinn, dass wir sagen, selbst wenn jemand sich darauf berufen würde, so ist dies ein Spezialfall des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und du kannst ihn nicht vergleichen mit anderen Menschen. Genauso für den Propheten gab es bestimmte Sachen, die nicht für andere galten, richtig? Diese Sache zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel, dass seine Träume Offenbarungen waren von Allah azza wa jal. Das geht auch nicht für ihn. Dass er a.s.w. mit mehr als 4 Frauen gleichzeitig verheiratet sein durfte. Ja. Und so gibt es bestimmte Dinge, die für ihn, dass er heiraten durfte ohne Mahr, ja, und ohne Einverständnis. Auf jeden Fall, es gibt Dinge, die sind speziell für ihn. Und wenn wir das wissen, dass es eine bestimmte Sache nur für ihn gilt, dann ist das kein Argument gegen die anderen Beweise, die sich an alle anderen richten, außer an ihn, a.s. Also keiner kommt auf die Idee und sagt, der Prophet a.s. hat ohne Mahr geheiratet, und deswegen dürfen wir auch ohne Mahr heiraten. Ja? Das geht nicht, weil es einen Textbeweis gibt, der das ausdrücklich sagt. Oder jemand sagt, der Prophet a.s. war gleichzeitig mit 9 Frauen verheiratet, also dürfen wir auch mit 9 Frauen verheiratet sein. Denn dadurch würdest du Textbeweise gegenseitig ausspielen, das kann nicht sein. Und für unseren Propheten a.s.w. gelten bestimmte Regeln, wenn der Text auch darauf hinweist. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Augen sind wie die Schnur des Afters. Wer also schläft, soll den Wudu erneuern. Das ist einer der wichtigsten Hadithe diesbezüglich, in Bezug auf den Schlaf, und der genau auf das hinweist, was wir gesagt haben. Es geht nicht um den Schlaf an sich. Und es geht darum, dass wenn man schläft, kann es sein, dass etwas austritt wie Darmluft. Und deswegen sagte der Prophet a.s.w. وِكَاءُ السَّهِي الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّ. Also, die Augen sind wie die Schnur des Afters. Schläft man, dann ist sozusagen diese Schnur gelöst. Wer also schläft, soll den Wudu erneuern. Und hier sehen wir auch, wenn wir als Faqih an die Sache herangehen, wir haben Hadithe, wo es heißt, sie haben geschlafen vor dem Isha-Gebet und dann gebetet, ohne Wudu zu erneuern. Alles, was wir vorhin gelesen haben, waren keine Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das Einzige, was wir hatten, war die Handlung von Ibn Abbas, die Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, überliefert von Ibn Abbas. Das war schwach überliefert, und wir wissen, dass es spezielle Dinge gibt für ihn, alaihi wasallam. Aber authentisch und eine klare Aussage ist, man nama falyatawadda. Wer schläft, soll den Wudu erneuern. Das heißt, die sowieso gelten Aussagen vom Propheten alaihi wasallam als eindeutige Botschaft an die Umma. Im Gegensatz zu Dingen, die er getan hat, die sich interpretieren lassen, die sich unterschiedlich verstehen lassen. Ja? Und deswegen sagen wir immer, wenn wir einen Konflikt haben zwischen dem, was der Prophet a.s. gesagt hat und getan hat, dann hat seine Aussage Vorrang. Ja? Grundsätzlich gesehen hat seine Aussage Vorrang. Gibt auch Ausnahmen, aber das ist normalerweise der Fall. 80. Wenn man in Unreinheiten tritt, das heißt die Frage, was ist, wenn man in eine Unreinheit tritt? Muss man dann den Wudu erneuern? Manche sagen, ich habe Unreinheit berührt, Urin oder ähnliches, muss ich dann, oder etwas Najis ist, wie Alkohol oder Schweinefleisch oder Maita, verendetes, muss ich dann mein Wudu erneuern? Ja oder nein? Die Frage ist deswegen sinnvoll. Warum? Weil wenn man sein Geschlechtsteil berührt, muss man den Wudu erneuern? Der Prophet sagt, man messa dakarau, falyatawadda. Wer sein Geschlechtsteil berührt hat, soll den Wudu erneuern. Und wir wissen, dass das die Stelle ist, an der die Unreinheiten austritt. Also könnte man meinen, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das heißt, auch das Berühren der Unreinheit, die ja dort austritt. Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu sagte, wir pflegten den Wudu nicht zu erneuern, wenn wir in eine Unreinheit traten. Ebenso haben wir unsere Haare nicht gebunden und unsere Kleidung nicht umgeschlagen. Also, er sagt dir, diese Sache habe nicht nur ich nicht gemacht, sondern auch andere. Und wenn der Prophet a.s. uns darauf hinweisen wollte, dass wir den Wudu erneuern müssen, hätte er uns das gesagt. Das ist, was er sagen will. Und deswegen Dinge, die sich zur Zeit des Propheten a.s. rumgesprochen haben und bekannt gewesen sind und dazu keine Stellung genommen wurde seitens des Propheten a.s., weist darauf hin, dass diese Angelegenheit so ist, wie die Leute es auch dann gehandhabt haben. In diesem Fall, dass sie eben den Wudu nicht erneuert haben. Und dass sie unsere Haare nicht gebunden haben, denn das ist eine Art, also gemeint ist beim Gebet, dass jemand hat lange Haare und offene Haare und er ist sich zu eitel, jetzt sich niederzuwerfen und will nicht, dass seine Haare ebenfalls auf den Boden gelangen. Und deswegen macht er sich einen Zopf oder bindet die Haare oder zieht eine Mütze an oder irgendwas, damit seine Haare nicht, die Frisur sozusagen nicht auf den Boden gelangt. Oder auch die Kleider. Also auch die Kleider, dass manche Leute ihre Kleider, zum Beispiel, ihr wisst ja, wenn man Sujud macht und man hat Ärmel, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass natürlich der Boden auch die Ärmel berührt. Und nicht jeder hat gebetet, wie wir heute auf dem Teppich. Es gibt auch Leute, die beten noch, auch heute noch auf Sand oder auf Boden, der eben nicht so sauber ist, wie wir das vorstellen. Und deswegen machen sie dann ihre Ärmel zurück und beten. Und dieser Zustand ist eine Sache, die ziemt sich nicht vor Allah so zu stehen. Es ziemt sich nicht vor Allah so zu stehen, sondern man soll sich so kleiden, wie es anständig ist. Ja, wie es anständig ist. Natürlich im Rahmen des Gesetzes. Und deswegen hat der Prophet a.s. gesagt, mir wurde angeordnet, mich auf 7 Knochen niederzuwerfen und weder meine Kleider hochzuziehen, noch meine Haare zu binden. Dann machen wir an dieser Stelle Stopp und gehen zu den Fragen über, falls es Fragen gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam, barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman kathira.